Pilz, was ich dir sagen kann, bin allein arm, einfältig Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, der streut lieber mich frei, geht besser das Leder zu strecken und ließ alle Poeterei. Und war so neu, wie Vogelsang.